herzlich willkommen zum zweiten Kuva-Podcast. Am Mikrofon heute wieder Manuel Oswald und ich möchte euch heute ein kleines Zubehör für iPhone, iPad und Co. vorstellen. Es ist klein, aber fein, wie der Titel ja schon aussagt. Also würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Es geht dabei um einen Bluetooth-Lautsprecher. Das ist ja sehr verbreitet, Bluetooth-Lautsprecher. Das kannte ja früher quasi niemand oder beziehungsweise das hatte niemand vor 10 Jahren und die haben sich dann recht schnell verbreitet. Es gibt immer bessere, es gibt auch immer teurere und es gibt aber auch immer günstigere. Und hier habe ich jetzt ein sehr günstiges Exemplar von JBL und ein sehr kleines Exemplar, denn das ist nur so ein kleiner Würfel, der heißt JBL Go. Das ist ein Bluetooth-Lautsprecher der Firma JBL mit 3 Watt Leistung und der kostet aktuell 25 Euro, glaube ich, wenn ich die Preise noch richtig im Kopf habe. Jetzt werde ich mal kurz den Lautsprecher beschreiben, wenn er hier so vor mir ist. Vor mir ist das Lautsprechergitter, hört man. Auf der Oberseite, ganz links, ist ein Knopf, den fühlt man recht schwach, aber es ist ein Knopf, auch wenn es sich wie ein Loch anfühlt. Da macht man den Lautsprecher an. Ein Knopf daneben ist der Bluetooth-Knopf. Wenn ich da drauf drücke, dann gibt es einen Ton und der Lautsprecher wird in der Bluetooth-Geräteliste auf den jeweiligen Geräten angezeigt, mit denen ich das verbinden möchte. Ein Schalter weiter, meine ich, ist das Minuszeichen für leiser. Das fühlt man auch, das ist ein Strich von links nach rechts, ein waagrechter Strich. Rechts daneben ist so ein Kreuz, das ist die Lauter-Taste, ja, recht guter Druckpunkt. Und eine Taste daneben ist nochmal so eine Runde oder so, das fühlt man gar nicht richtig, also recht schwach zu fühlen. Und die Taste ist Play-Pause, mit der kann man aber auch Anrufe annehmen, beziehungsweise wenn man einen angenommen hat, diese dann auch beenden. Die Musik pausieren und weiterlaufen lassen, also Play-Pause, wie die Taste ja schon aussagt, oder wenn man zweimal auf die Taste drückt, ein Lied vorspringen. Ja, das ist wie bei Kopfhörern, wie bei den Apple-Kopfhörern, da geht das ja auch so, wenn man auf die Play-Pause-Taste zweimal drückt, springt man ja auch einen Titel vor. Allerdings bringt dreimal drücken hier nichts, dass man ein Lied zurückspringt. Das geht hier nicht. Ja, der Lautsprecher kann verbunden werden mit jedem Bluetooth-Gerät. Ich habe jetzt hier noch was vergessen, denn links, wenn er noch immer so zu mir zeigt, das Lautsprechergitter, haben wir 2 Löcher und in die kann man so einen Faden, ein Bändel reinmachen und das Ganze dann sich an die Hose, an den Gurt, sonst wo, an Schlüssel anhängen. Und auf der rechten Seite habe ich den Klinkeneingang für ein Klinkenkabel, denn das Ding ist nicht nur Bluetooth-fähig, sondern auch mit einem Kabel betreibbar. Das heißt, mit jeder Quelle ansteuerbar. Und darunter haben wir den gut fühlbaren Micro-USB-Port. Das Kabel, das natürlich mal wieder viel zu kurz ist, liegt bei, allerdings kein Adapter für die Steckdose, den muss man extra kaufen. Ansonsten lässt sich das nur per USB an einem PC aufladen oder man kauft sich so einen USB-auf-AC-Adapter, also fürs Stromnetz. Darunter haben wir unter dem Micro-USB-Anschluss hier nochmal so ein Loch, das scheint eine LED zu sein, das weiß ich jetzt aber gar nicht ganz genau, das ist ja auch nicht so wichtig. Auf der Rückseite haben wir das JBL-Logo und das Ganze ist gummiert. Ja, der Lautsprecher lässt sich per Bluetooth an allen herkömmlichen Geräten betreiben, am PC auch, an Smartphones, egal ob Android oder iOS, und an Smartwatches, wie zum Beispiel mit der Apple Watch geht das auch. Ja, die Apple Watch hat da ja dann noch ein paar extra Funktionen, darauf werde ich aber mal in einem anderen Podcast drauf eingehen, was denn die Apple Watch mit Bluetooth-Audio alles anstellen kann und überhaupt, was die Apple Watch so kann. Dürft ihr euch auch schon drauf freuen. Ja, mit Bluetooth kann ich das Ganze ans iPhone anschließen, und aber auch mit einem Kabel, wenn ich das eher möchte. Und die Lautstärke wird auch synchronisiert. Das heißt, wenn ich am Lautsprecher lauter mache, geht die iPhone-Lautstärke nach oben. Wenn ich die iPhone-Lautstärke nach oben mache, geht auch die Lautstärke des Lautsprechers nach oben. Das heißt, es wird beides synchron gehalten. Wenn der Lautsprecher ganz laut ist, kann man nicht am iPhone noch lauter machen. Genauso umgekehrt, wenn das iPhone ganz laut ist, kann man nicht am Lautsprecher noch lauter machen. Beim Klinkenkabel ist das anders, denn wenn das Klinkenkabel angeschlossen ist, dann ist das Ja, dann sind das zwei verschiedene Sachen. Da kann ich den Lautsprecher lauter machen und da das iPhone ja dann als Verstärker fungiert, noch am Verstärker, also am iPhone dann. Denn das iPhone ist dann der AD-Wandler. Das ist eben das, wo das analoge Signal ins Digitale umgewandelt wird. Also der DA-Wandler ist das, sorry, also der DAC, Digital-Analog-Konverter. Das digitale Signal, denn auf unserem iPhone befinden sich digitale Medien, wird dann in ein analoges, hörbares Signal umgewandelt und über das Kabel an den Lautsprecher weitergereicht. Das Ganze läuft im iPhone ab und bei Bluetooth ist das eben so, dass das im Lautsprecher selbst abläuft, da der so einen DA-Wandler eingebaut hat. Ja, mit Kabel ist natürlich die Soundqualität dann auch ein bisschen hochwertiger, denn, jetzt noch bevor ich es vergesse, dieser Lautsprecher unterstützt kein aptX, kein aptX HD und kein AAC Direct Streaming. Das sind nämlich die hochwertigen Bluetooth-Protokolle. aptX oder aptX HD sind so Standards und AAC Direct Stream ist eben von Apple. Ja, dann werden wir das ganze Ding nochmal testen, wie das so klingt. Dazu drücke ich mal die ganz linke Taste oben. Gibt einen lustigen Sound. Und jetzt muss ich mal schnell mein iPhone holen und dann werden wir das ganze Ding mal verbinden. Der Lautsprecher ist jetzt eingeschaltet und ich drücke mal die Bluetooth-Taste. Dann hören wir hier einen lustigen Ton. Ich nehme mein iPhone, 16:39 Uhr. entsperre das. Teilbar. Wetter. Einstellungen. Einstellungen. Einstellung. Flug. Web. Bluetooth. Ein. Tast. Auswahl. Bluetooth. Suche hier den Lautsprecher. Hinweis. Okay. Ja, das ist so ein kleiner Fehler. In aber andere Geräte. Muss ich hier. Weiter. SRSB. Weit. JBL Stream. Weit. JBL Mikro. JBL Go. Nicht verbunden. Hier ist es. Verbinden. Doppeltipp. JBL Go. Verbinden. Und ich bin verbunden. Jetzt weiß ich nicht, wie laut das jetzt ist. Weitere Oh, Infos. das ist ein bisschen Taste. laut. Aktionen verfügbar. Ja, jetzt mache ich mal hier am Lautsprecher lauter. JBL Gehe mal dazu ins Kontrollzentrum, dass man das auch sieht. Bluetooth. Albumcover. Taste. Right. Gehe mal hier kurz auf. Lautstärke. 43%. Einstellbar. Mach am Lautsprecher lauter. Nächste Lautstärke. 60%. Einstellbar. Mach hier wieder leiser. Nächster Lautstärke. 47%. Also am iPhone. Und man merkt, das wird synchronisiert. Ja, der Lautsprecher ist ein Monolautsprecher, also kein Stereo und richtigen Tiefbass. Natürlich gibt es von so einem kleinen Würfelchen auch nicht. Jetzt werden wir mal ein Lied anmachen, Einstellungen. Um das Ganze zu Aktionen testen. Verfügbar. Dazu gehe ich hier mal in die Musikapplikation. Musik. Musik. Playlists. Zurücktaste. Werde hier einfach mal irgendeinen Titel anmachen. Bizarre Privilege Mix. Carry out. Und ich würde sagen, ich drehe das Ding jetzt mal voll auf. Bei leisen Lautstärken gut an, wie ich finde. Hören wir mal. Das ist jetzt ein House-Titel. Das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Musikrichtung. Wir können auch mal ein anderes Lied machen. Dazu, ich mache einfach mal Zufallswiedergabe, was da so kommt, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich habe hier überall über knapp 3400 Lieder drin, deshalb schauen wir mal hier. Zufällig alle. Ja, das ist auch eher mehr House. Also das ist, ich bin ja hier auch noch als DJ tätig in meiner Freizeit, deshalb höre ich eher diese Musikrichtung. Ah, hier habe ich einen R&B-Track gefunden, hören wir das doch mal. Dürfte einigen auch bekannt vorkommen, dieser Titel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You know that there are lies. Bad as you are, you stick around. Mach mal etwas lauter. And I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home. Ja, übersteuert ein ganz kleines bisschen bei der Kick. Das ist aber gar nicht so schlimm. Jetzt möchte ich mal die Funktion zeigen. Ich habe jetzt mit zwei Fingern doppelt getippt auf meinem iPhone und sperre das jetzt einfach. Zack, gesperrt. Leg das jetzt weg. Hoffen. So. Drücke jetzt die ganz rechte Taste auf dem Lautsprecher oben und dann passiert Folgendes. Ich drücke sie einmal. Das Lied geht weiter. Ich drücke sie nochmal. Das Lied pausiert. Ich drücke es nochmal. Und es geht weiter. Jetzt drücke ich zweimal drauf. Ja, und schon kommt andere Musik. Ja, das ist irgendwas anderes jetzt. Ja, das ist ein kleines Liedchen aus den 80ern. Das kennt wahrscheinlich auch noch manche. Fields of Gold, Sting. Weiter. Zweimal drauf drücken. Es geht auch, wenn ich jetzt einmal drauf drücke, das habe ich jetzt gemacht, und dann zweimal und dann wieder Play, also einmal drauf drücken. So, dann kommt auch ein anderes Lied. Ja, ich habe jetzt nochmal einmal drauf gedrückt. Das ist wirklich ein sehr schönes Gerät, ein sehr schönes Zubehör. Passt auch zumindest bei mir in die Hosentasche, aber in die Jackentasche passt es auf jeden Fall. Das heißt, der Party unterwegs kann nichts mehr im Wege stehen. Und das Tolle ist, der Lautsprecher hat keinen nervigen Touchscreen. Das finde ich aus der Sicht der Sehenden nicht so gut, aber auch für die Blinden oder überhaupt anderen motorisch eingeschränkten Leute, das finde ich nicht so gut, Touchscreen. Das ist ja auch kein richtiger Touchscreen bei den Geräten, sondern das sind ja eher so Lichtschranken, und wenn man da dann mit dem Finger oder wenn man nur einfach so schon hinkommt mit irgendwas, wird es ausgelöst. Also das ist sehr nervig. Wer zum Beispiel die Teufel-Lautsprecher kennt, da ist das ja sehr angekommen. Oder den Bose Sound Touch, da auch. Das ist ja so eine Soundbar, da ist das auch sehr extrem. Heißt ja auch Sound Touch. Ja, dann werde ich mal den Lautsprecher wieder ausschalten an dem linken Schalter. Ganz links gibt es einen Ton. Und jetzt kann ich wieder mein iPhone nehmen. Titelposition. Und 4,1 Sekunden. Die Stimme brüllt wieder aus dem iPhone-Lautsprecher. Und jetzt kommt noch eine schöne Funktion, die eigentlich heutzutage jeder Bluetooth-Lautsprecher hat. Ich schalte ihn nochmal ein. Oben links. Und er hat sich automatisch verbunden. Kann ich hier auch beweisen, kann einfach wieder an dem Lautsprecher einmal die Taste ganz rechts drücken. Und es geht weiter mit dem Lied, das wir vorhin gehört hatten. Also ein sehr, sehr schöner Lautsprecher, der funktioniert auch mit der Apple Watch. Was es da für besondere Funktionen gibt und wie schön man Bluetooth-Audio, egal ob Kopfhörer oder Lautsprecher, denn die Apple Watch erkennt beides, da nutzt. Die Apple Watch hat da sehr, sehr schöne Funktionen. Dazu in einem anderen Podcast mehr, der auch bald, denke ich, erscheinen wird. So, dann bedanke ich mich hier ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt über diesen Lautsprecher, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an m-wie-manuel-los-4lp@gmail.com oder tretet doch einfach meiner Tontechnikergruppe in WhatsApp bei auf kuva, also kuva-netzwerk.de.tl, unter Angebote, WhatsApp-Gruppen und dort bei Tontechniker auf Anmeldung. Ich werde euch dann eintragen und wir können weiter über die Themen wie Bluetooth-Audio, Lautsprecher und andere Themen diskutieren. Nun wünsche ich euch weiterhin viel Spaß hier bei Kuva und bis zum nächsten Podcast.